Kundgabe 4296. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.05.1948. Schicksal. Vater, dein Wille geschehe. Der Lebenslauf des Einzelnen ist vorgezeichnet. Und er muss zurückgelegt werden ohne Murren und Klagen, soll er sich für die Seele günstig auswirken. Es muss aber auch ein starkes Gottvertrauen vorhanden sein. Dann wird jedes Schicksal leicht zu ertragen sein. Denn Gott allein gestaltet es nach seinem Willen. Gott allein kann jede Lebenslage wandeln. Er kann Freude in Trauer und auch Leid in Freude verwandeln, so er in innigem Gebet darum angegangen wird. Und er wird es auch tun, so der Mensch in kindlichem Vertrauen ihm alle Nöte vorträgt und sich seiner Gnade empfiehlt. Es ist ein weiter Weg zu gehen aus der Tiefe zur Höhe, und es kann dieser Weg nicht stets eben sein, ansonsten er nicht aufwärts führt. Es müssen Hindernisse genommen werden. Es müssen Anhöhen erstiegen werden, denn das Ziel ist oben. Und jeder Aufstieg fällt schwer, wenn nicht ein rechter Führer Unterstützung gewährt. Und solange ihr Menschen Gott selbst als Führer zur Seite habt, solange ihr euch seiner Führung anvertraut, werdet ihr den Weg nicht erfolglos zurücklegen. Er wird euch hinanführen, und jedes Hindernis werdet ihr bewältigen können mit seiner Hilfe. Je steiler der Weg ist, desto kürzer ist er und desto höher könnet ihr gelangen. So ihr aber oben seid, werdet ihr zurückblicken und eurem Führer dankbar sein, der euch zum Ziel gelangen ließ. Und jede Not wird vorüber sein. Je schwerer ein Lebensschicksal ist, desto höhere Ziele sind euch gesteckt und desto helleres Licht wird erstrahlen und alle Finsternis der Tiefe ist überwunden. Gott aber kann euch auch den steilsten Weg nach oben als eben empfinden lassen, wenn ihr als seine Kinder euch ihm hingebt, wenn ihr jedes leidvolle Erleben auf euch nehmet, wenn ihr stets betet: Vater, dein Wille geschehe. Dann wird er euch nicht leiden lassen. Er wird euch auch in der größten Not Seelenruhe und Frieden geben. Er wird selbst voller Kraft in euch wirken und ihr werdet nichts schwer empfinden und dennoch zur Höhe schreiten. Denn euer Wille, eure Ergebenheit in seinen Willen macht euch teilhaftig seiner Kraft. Und mit dieser schaffet und bewältigt ihr alles. Dann werdet ihr gehoben über jedes Hindernis. Ihr werdet nichts als Last empfinden und immer froh und heiter euren Lebensweg zurücklegen, bis euch die liebende Vaterhand erfasset und euch holet in das Vaterhaus, bis ihr das Ziel erreicht habt und eingehet in die ewige Heimat, in das Land des Lichtes, wo es keine Trübsal mehr gibt, kein Leid und keine Not, sondern nur ewige Seligkeit. Amen.